Okay. Also, Kritik. Ja, das Thema der Kritik und einen neuen Modus der Kritik. Also, um das vielleicht so einzuleiten, warum beschäftigt man sich mit dieser Frage? Ja, also als Linker, ich fange mal so an, ja, und gesellschaftskritisch orientierter Theoretiker, stellt man sich ja die Frage, was tut man, wenn man kritisiert? Und man kommt ja ganz schnell zu dem Punkt, zu überlegen, also das ist keine jetzt besondere Idee von mir, sondern Gegenstand breiter Diskussion gewesen seit den 70er Jahren. Man kommt schnell auf die Überlegung, dass Kritik ja etwas sein kann, mit dem man für sich ein besonderes Rederecht, ein Redemonopol in Anspruch nimmt. Ja, man nimmt für sich in Anspruch zu wissen, wie die Gesellschaft ist, über die man sich kritisch äußert. Und dabei geht man bestimmte Selbstverständlichkeiten ein, die keineswegs stabil sind. Ja, man kann eine Gesellschaft so kritisieren, wie man das jetzt vielleicht im Zuge der Finanzkrise machen könnte, dass man sagt, die Finanzkrise hat die Tendenz oder ist verbunden mit einer bestimmten Form der Entzivilisierung des Kapitals in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Also ein Überhandnehmen der Marktlogik gegenüber regulierenden Möglichkeiten der Demokratie und der Politik. Also man kann solche Dinge kritisieren und kommt dann ganz schnell an den Punkt festzustellen, dass Kritik gar nicht so selbstverständlich ist. Sowieso ist Kritik nicht selbstverständlich. Also in Deutschland vielleicht selbstverständlicher als in anderen Ländern. Also wenn ich, da ich privat sehr viel in der Schweiz bin, habe ich das Gefühl, Kritik äußert sich als kulturelle Praxis leichter in einem Land wie Deutschland als in der Schweiz, als im Land, wo ich den Eindruck habe, dass es eine sehr konsensorientierte, sehr harmoniebetonte Gesellschaft ist, die mit dem Gestus der Kritik gar nicht so viel anfangen kann. Aber Kritik, also insofern hat es diesen Aspekt der kulturellen Praxis, was macht man da, also wie verhält man sich zu der Gesellschaft, in der man lebt, zu anderen. Aber Kritik unterstellt auch bestimmte Wenn-Dann-Beziehungen, also dass man bei Kritik unterstellt, dass wenn eine Kritik geteilt wird, bestimmte Zusammenhänge wie logische Zusammenhänge erscheinen. Also man ist gegen die Wiederholung der deutschen Geschichte. Auschwitz soll sich nicht wiederholen, dieser Imperativ, den Adorno vertreten hat. Und dann war es über viele Jahre selbstverständlich, dass es bedeutet, dass man nicht stolz auf Deutschland ist, dass man den Begriff der Nation ganz kritisch betrachtet und ablehnt oder dass man auch gegen militärisch orientierte Politik ist. Insofern kann man diese Selbstverständlichkeit haben und dann stellt man fest, beim Gespräch am Abend in der Kneipe oder beim Besuch von Freunden, man redet so über die Intervention des deutschen Militärs im Kosovo oder die politische Praxis gegenüber anderen Ländern, also politischen Entwicklungen auf dem Balkan. Und plötzlich stellt man fest, dass es über diese Selbstverständlichkeit, von der man dachte, dass es sie gibt, großen Dissens entstehen kann. Ja, nämlich dass es eben eine militarisierte Außenpolitik ja ganz selbstverständlich werden kann, zunächst mal gar nicht selbstverständlich erscheint, aber selbstverständlich werden kann. Und zwar auch genau mit dieser Formel, Auschwitz darf sich nicht wiederholen, also ethnische Säuberungen müssen verhindert werden und das auch durchaus mit militärischen Mitteln, sodass man merkt, dass die Kritik, die man selbst formuliert, mit einer bestimmten Wenn-Dann-Beziehung gedacht ist, mit bestimmten Unterstellungen, was kritisch ist, sodass man dann feststellt, wieso äußern sich bestimmte Menschen, ja, also zum Beispiel dann Männer in bestimmten Zusammenhängen, von denen man denkt, die sind eigentlich ganz kritische Leute, plötzlich doch sexistisch. Warum kann eine bestimmte Art des nationalen Denkens oder des Stolzseins bei Leuten, die sich für ganz kritisch halten, doch eine Bedeutung gewinnen? Ja, das kann passieren, also weil ich das in einem bestimmten Zusammenhang Befragungen gemacht habe unter Studierenden, wo man merkt, dass die Studierenden sich für ganz kritisch halten und gar nicht merken, dass sie durchaus bestimmte Sätze äußern, bestimmte Positionen vertreten, die in anderem Zusammenhang ganz eng verbunden sind mit, wenn man so will, konservativen oder rechten Artikulationen. Das heißt, Kritik ist etwas, was lange braucht, bis sozusagen bestimmte kritische Gesichtspunkte eine Art logischer Kohärenz haben, so einen artikulierten Zusammenhang, dass er eine bestimmte logische Einheit zu bilden scheint. Ich sage logische Einheit, damit meine ich überhaupt nicht, dass Positionen wirklich in dem ganz strengen Sinne logisch verbindlich sind, ja, sozusagen in einem deduzierbaren Sinne, sondern dass sie durch eine Verknüpfung der Elemente so sich zusammenfügen können, dass damit eine wie logisch erscheinende Kette entsteht. Ja, also ein bestimmtes T-Shirt tragen, lange Haare haben, in der Wohngemeinschaft leben, auf der Matratze schlafen, möglichst auf Geld verzichten und es umverteilen in der Wohngemeinschaft, kann eine kohärente Praxis sein. Alle diese Elemente können kohärent sein. Und irgendwann kommt man auf die Idee zu sagen, nö, heiraten ist vielleicht doch kein Problem und ich mache es aus steuerlichen Gründen oder vielleicht, weil ich eine besondere Liebesbezeugung machen will. Und es bricht sozusagen diese Kette auseinander, ohne dass kritische Ansprüche verloren gehen. Das alles sage ich, um damit deutlich zu machen, dass Kritik etwas ist, was in verschiedenen Phasen ganz selbstverständlich sein kann und in anderen politisch-kulturellen Phasen außerordentlich problematisch werden kann. Weil nämlich das, was man tut, wenn man kritisch ist, keineswegs per se klar ist. Das kann bedeuten, man kritisiert kapitalistische Verhältnisse, militärische Aufrüstung, Kriegsführung, aber es kann auch bedeuten, dass diejenigen, die für Kriegsführung sind, sagen, na ja, wenn du dagegen bist, unterstützt du nationalistische Politiken. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, was macht man mit der Kritik, und kann dann sehr prinzipiell über die Frage nachdenken, was eigentlich ist diese kritische Tätigkeit, und nimmt man da auch eine, wenn man so will, usurpatorische Redesituation in Anspruch. Kritik kann auch beschränkt sein. In der Form, wie das Foucault thematisiert hat, dass man mit der Kritik bestimmte Verhältnisse anspricht, aber nicht andere. Also man thematisiert kapitalistische Ausbeutung oder Herrschaft. Aber man kritisiert nicht zum Beispiel die Einrichtung von Gefängnissen, von Lagern, von Psychiatrien, die medizinischen Praktiken, in denen bestimmte Formen der Macht und der Herrschaft ausgeübt werden. Man nimmt die sozusagen gar nicht mit in den Blick der Kritik. Und von daher ist ein wichtiger Gesichtspunkt der Überlegung, die Foucault in den 70er Jahren geäußert hat und die für mich ein Anknüpfungspunkt sind in meinen eigenen Überlegungen, nämlich zu sagen, Kritik ist nicht selbstverständlich und man muss fragen, was ist Kritik für eine Praxis? Und es geht nicht einfach darum, jetzt im Sinne, also ich will jetzt auch nicht zu viel unterstellen, aber immerhin die Andeutung machen, es geht jetzt auch nicht darum, so wie Jürgen Habermas das vorgeschlagen hat, Kritik moralphilosophisch zu rechtfertigen, durch Begründungsdiskurse zu erklären, in welcher Weise man Kritik äußern darf oder wie Kritik geäußert werden soll im normativen Sinne, sondern es geht auch darum zu fragen, oder mir geht es vorrangig darum zu fragen, was ist es für eine Praxis und wie wird diese Praxis in verschiedenen Zusammenhängen, in verschiedenen Kontexten von verschiedenen Menschen wie wird diese Praxis ausgeübt? Und was ist das, was damit verbunden ist? Diese Art der Analyse, ja, die wird seit, so wie ich das sehe, seit vielleicht 20 Jahren gemacht. Die Kritik zum Gegenstand einer eigenen Art von Analyse zu machen, sich mit Kritik nicht einfach zu bescheiden, dass es sie gibt oder dass wir sie ausüben, wenn wir sie ausüben, sondern zu fragen, was machen wir da? Wie sieht diese Art des Kritisierens aus? Vielleicht will ich einen ganz kurzen Einschub machen. Diese Diskussion, an der ich da selbst beteiligt bin zu der Frage der Kritik, hat auch einen unmittelbaren Zusammenhang mit einer Beobachtung, die wir, also Freunde, Kollegen, ich gemacht haben oder machen, dass wir feststellen, und das hat ja sehr viel mit kritischer Gesellschaftstheorie zu tun und der Praxis der kritischen Gesellschaftstheorie, dass die bürgerliche Gesellschaft Kritik selbst nicht zu allen Zeitpunkten ihrer Entwicklung in gleicher Weise akzeptiert. Also, ne, du hast ja auf mein Buch hingewiesen über die kritische Theorie. Und da ging es mir ja darum zu zeigen, was macht eine Theorie? Was machen zwei Leute, die aus dem Exil zurückkommen, als Juden vertrieben und verfolgt wurden? Ja, im Prinzip, also wurden ihnen die akademischen Rechte der Lehre entzogen, die wurden vertrieben, ja, im Prinzip mit Mord bedroht. Ja, und dann kommen sie nach Deutschland zurück und alle die, die an ihrer akademischen Entrechtung in der Frankfurter Universität beteiligt waren, waren alle noch im Amt. Ja, also das muss man sich ja klar machen. Ja, also ne, da 33 und dann ist da 1948 und dieselben Leute mit wenigen Ausnahmen sitzen da noch in der Fakultät und sagen dann schleimig, freundlich, bitte liebe Kollegen, kommt doch wieder nach Deutschland zurück. Ja. Und natürlich wussten die betreffenden Personen, Horkheimer und Adorno, genau, wer diese Leute waren und wen sie da vor sich hatten. Ja, so. Und dann entsteht ja die Frage, wenn man dann nach Deutschland zurückkommt, ja, nach 15 Jahren, und man kommt in einen Kontext, in dem die zunächst mal überhaupt nichts darauf schließen lässt, dass es auch nur die geringste kulturelle, theoretische, wissenschaftliche Grundlage gibt, dafür, dass die Leute überhaupt verstehen, wovon man spricht, wenn man den Namen Marx nennt oder den Namen Hegel, ja, wenn man von Dialektik spricht, von Kapitalverwertung, wenn man davon spricht und man muss annehmen, nach 15 Jahren Hitler-Diktatur, Nationalsozialismus, der ja von den Studierenden getragen war, das muss man sich ja klar machen, die deutschen Universitäten waren die Speerspitze des Nationalsozialismus. 85% der Leute waren völkisch antisemitisch und großdeutsch orientiert. Jetzt kommen die zurück und müssen also in diesen Kontext hinein kritische Theorie machen. Und dann stellt sich die Frage, wie macht man das, dass die Menschen überhaupt anschließen können an eine Diskussion, die international geführt wurde und wird, nur nicht in Deutschland. Dann haben wir diese Entwicklung hat sich vollzogen über mehrere Jahrzehnte. Es gab die Studentenbewegung, die Studierendenproteste und es gab eine breite Verankerung, breit, das war schmal genug, ja, also, aber immerhin, es gab das, ja, an westdeutschen Universitäten, dass es möglich war, eine internationale kritische Diskussion an Marx angelehnt, an Foucault, also und so weiter, das alles zu diskutieren, aufzunehmen, zu verfolgen. Es war möglich, in diese Theorien, diese Diskussion zu kennen. Es gab dafür die entsprechenden wissenschaftlichen Stellen und Personen, die das vertreten haben. Und was wir in der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, also will jetzt keine Werbung für diese Einrichtung machen, aber nur um den Punkt zu erwähnen, beobachtet haben seit den 90er Jahren, im Ende der 90er Jahre mit dem Ausscheiden vieler Hochschullehrerinnen, Hochschullehrer, die im Zuge der studentischen Protestbewegung und der Spät-60er und frühen 70er Jahre Stellen bekommen haben, also der feministischen Diskussion, der linken Diskussion und so weiter, dass mit dem Ausscheiden dieser Leute durch Verrentung viele der Stellen weggefallen sind oder nicht so wieder besetzt wurden. Also eine Kontinuität von Fachdiskussion, wenn man so will, in diesem Sinne nicht möglich war. Und damit auch, so, wenn man so will, ganze Traditionen der kritischen Diskussion weggebrochen sind. Auch das führt, also in diesen Zusammenhängen haben wir überlegt, was heißt es eigentlich auch für unsere Fähigkeit, Kritik zu äußern und entsprechende Forschung zu machen. Also nach einem Satz von Max Horkheimer, die schlimmste, die elendste Erfahrung und Einsicht des Materialismus ist, dass es keine Vernunft geben kann ohne die Subjekte, die für sie eintreten. Ja, das ist mal eine bedauerliche Tatsache, es gibt sie nicht. Ja, und das ist eine ganz materialistische Einsicht. Und insofern muss man natürlich darüber nachdenken, wenn man Kritik macht, ist diese Kritik etwas, was uns selbst überzeugt und was dann auch andere überzeugt, sodass diese wie logisch wirkende Kette von ich sehe das so und dann folgt eine Serie von damit wie logisch verbundenen Äußerungen, dass das auch funktioniert. Das ist sozusagen die Frage. Und dann kommt es zu einer Reihe von Analysen dessen, was Kritik macht. Und jetzt will ich wenigstens das ein bisschen andeuten. Und wenn das vielleicht zu abwegig ist, dann fragt auch zwischendurch, weil das sich auf Diskussionen bezieht in der Philosophie, der Politikwissenschaft, der Soziologie, nur um ein paar Hinweise zu geben, was wird da überhaupt in der Analyse der Kritik gemacht? Denn das muss man einfach auch sehen. Die Kritik ist etwas, naja, Kant hat natürlich über Kritik nachgedacht, aber das ist auch schon 200 Jahre her. Und dann hat es eigentlich, soweit ich das verstehe, über viele Jahrzehnte diese Frage nach der Kritik und was genau macht Kritik in dieser Form nicht gegeben, bis dann eben mit Foucault jemand in diese Richtung gegangen ist und dann ein amerikanischer Philosoph, ja, in den 80er Jahren, Michael Walzer, mehrere Bücher zu diesem Thema der Kritik geschrieben hat. Mittlerweile haben französische Soziologen Luc Boltanski und Yves Chapello ein großes Buch vorgelegt, also vor einigen Jahren, also Anfang des Jahrzehnts, zum neuen Geist des Kapitalismus, was den Anspruch erhebt, eine Soziologie der Kritik zu sein. Ja, und wir haben auch in der politikphilosophischen, also Diskussion, also Fragen der politischen Philosophie, Fragen, wie eigentlich Kritik geäußert werden sollte. Also was genau von Kritik erwarten werden kann. Und ich will das nur ganz kurz andeuten, damit auch so ein bisschen deutlich wird, also worin jetzt mein Vorschlag besteht. Ich habe das nicht neue Kritik, du hast es sehr stark formuliert. Ich spreche vorsichtig von einem neuen Modus, weil ich sagen will, naja, da gibt es ja sehr viele kluge Einsichten. Ich will das erweitern um einen bestimmten Aspekt und das will ich auch deutlich machen. Aber dann ist es gut, sich das nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen. Was wird da in der Diskussion gemacht? Und die Diskussion, die ist aus meiner Sicht wichtig, weil sie zu vielen Einsichten geführt hat in problematische Züge. Ja, der Kritik. Also nehmen wir das, was Michael Walzer macht, sein Hauptargument, aber das unterscheidet sich, wenn man so will, in der Sache jetzt gar nicht so sehr von dem, was Michel Foucault auch schon vorgeschlagen hat, also zu überlegen, Kritik kann autoritär, usurpatorisch werden. Du hast das Stichwort des Autoritären gesagt. Man kann nämlich mit Kritik nahelegen, dass man besser weiß als die, an die man sich wendet, wie die Verhältnisse sind, die man kritisiert und wie sie das selbst übernehmen müssten. Kritik wird autoritär, indem man unterstellt, Leute, so müsst ihr die Welt sehen, nur dann seid ihr kritisch und nur dann begreift ihr, wie die Dinge wirklich sind und nur dann könnt ihr am Gemeinwesen auf vernünftige Weise teilnehmen. Walzer hat zwei Ansätze vor Augen oder zwei Kritikstrategien, die er ablehnt. Das ist die Kritik der Erfindung. Ja, wir könnten das so sagen, dass man also das so beschreiben, dass man sagt, na ja, Erfinder sind die, die kritische Maßstäbe einfach aus eigenen Überzeugungen gewinnen, aus einer kleinen Gruppe oder aus, also sozusagen sich überlegen, was könnten die kritische Maßstäbe sein, die für alle anderen auch verpflichtend sein sollten. Ein zweiter, also das sind aus seiner Sicht sind das so, wenn man so will, Religionserfinder, ja, also Sektenführer, ja, also und das kann der Michael Walzer macht das immer sehr schön am Alten Testament deutlich. Das hat auch noch einen besonderen Grund, aber das kann man natürlich ganz auf die Situation auch der heutigen Linken, er rechnet sich ja zur US-amerikanischen Linken, ganz gut anwenden. Also, dass es eben einfache, dass Sekten gegründet werden, ja, also Gruppierungen gegründet werden und gleichsam, wie kann man sagen, so eine Art Knie nieder, das ist die Wahrheit-Mentalität damit verbunden ist, ja, also, die, wenn man so will, von Marx ja auch energisch kritisiert wurde, ja, diese Art des utopischen Denkens, ja, was einfach, wenn man so will, Dinge setzt, ja, Modelle entwickelt, wie könnte eine gelingende Gesellschaft aussehen, sozusagen als utopischer Entwurf. Wer das aktuell mal nachlesen will, wie man das machen kann, auf eine sehr interessante und kluge Weise, ist das Buch von Michael Albert, Parikon, eine wunderschöne, ein Vorschlag zu sagen, so könnte eine freie Wirtschaft funktionieren. Machte sich gar keine Gedanken, wie das im Einzelnen ist, dass man da hinkommt oder wie die Menschen das vollziehen sollen, sondern es wird einfach so als, wie kann man sagen, so eine Art platonisches Modell in den Raum gesetzt. Ja, eine zweite Form der Kritik ist die der Erfindung. Das ist also ich hoffe, ich verhaspel mich nicht, ne? Entdeckung, Erfindung, das sind so Modelle, die, da hat Michael Walzer eine Philosophie wie die von John Rawls vor Augen, ja, nämlich man findet sozusagen Grundintuition in den Menschen oder im gesellschaftlichen Zusammenleben, wie Jürgen Habermas, die Vorstellung, wenn ich die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, nur in richtiger Weise rekonstruiere, also sage, wie wir im Leben sozusagen in der Grundstruktur unseres gesellschaftlichen Lebens miteinander verkehren, dann habe ich etwas, ja, dann habe ich etwas, von dem ich sagen kann, so müssten die Prinzipien sein. Ja, also in beiden Fällen wirft Walzer den Leuten vor, sie sind nicht in der Lage, an den tatsächlichen Kritiken des alltäglichen Lebens anzuschließen. Das würden diese Autoren natürlich bestreiten, aber das ist ein Gesichtspunkt. Weil Walzer, und das ist ein Punkt, der für meine Argumentation auch wichtig ist, deutlich macht, dass sowohl, also wenn man diese Überlegungen von Rawls oder Habermas sich vor Augen hält, unterstellt wird, die Individuen müssten immer, wenn sie Kritik äußern, den Blickwinkel der Allgemeinheit einnehmen. Also nicht ihr persönliches Bedürfnis, nicht ihre Wut, nicht ihre Leidenschaft, nicht ihre Erfahrung, sondern Kritik kann nur plausibel sein, wenn sie vom Standpunkt des Allgemeinen her geäußert wird. Ja? Also des verallgemeinerten anderen, ja, also das ist so ganz kantianisch gedacht, ja, also die eigenen Maximen müssen Gesetz für alle sein können. Das heißt, man muss im Prinzip schon, wenn man sich kritisch äußert, es so tun, dass alle anderen diese Kritik teilen können. Aber wenn man sich das überlegt, wann kann man dann noch kritisch sein, wenn alle anderen dem zustimmen können müssen? ja, dann ist das schon eine Schwundstufe, eine sehr schmale Möglichkeit, überhaupt Kritik zu äußern. Weil zu Kritik gehört nun mal, dass ich wütend bin, dass ich betroffen bin, dass ich leidenschaftlich bin, dass ich mich ärgere. Und wie sollte ich mich nicht ärgern? Ja, wenn ich denke, dass 1% der Weltbevölkerung 80% der Vermögen besitzt und wir unsere Lebenszeit verlieren, weil wir damit den Reichen ihren Luxuskonsum in großen Yachten, in großen Häusern, in Goldbadehähnen, in Goldvorhängen und so weiter finanzieren. Muss man sich mal überlegen, dass wenn Mercedes-Arbeiter von der Unternehmensleitung damit konfrontiert werden, dass sie sagen, okay, wir schenken dem Unternehmen, weil es dem Unternehmen so schlecht geht, 500 Millionen Euro über eine Laufzeit von 5 Jahren. Dann heißt es aber nichts anderes, als dass die Menschen sagen, ich erkläre mich bereit, für dich über 5 Jahre so und so viel Stunden umsonst zu arbeiten. Überlegt mal, ja, das heißt, man geht raus und sagt, jawohl, ich ziehe deine Karre einen Tag pro Woche kostenlos für dich. Ja? Wie soll man sich da nicht ärgern? Das ist doch mein Leben. Das Leben, die Lebenszeit jeder einzelnen Person. Wie soll man da nicht sich ärgern? Wie kann man da gleichgültig bleiben? Aber wir tun das. Wir bleiben gleichgültig. Ja? Also in Deutschland zumal. Also wir bleiben gleichgültig und wir machen das mit. Ja? Und das ist ja ein Ärgernis, ersten Ranges, also man braucht, es gibt das Element der Leidenschaft. Ohne Leidenschaft kann das nicht funktionieren. Also Betroffenheit, Wut, Ärger, Verzweiflung, alles das, was dazugehört, ja. Und es dauert lange, bis Menschen zugestehen, dass es ihnen nicht so ganz gut geht. Also ich meine, das ist ja jetzt eine jahrzehntelange Propaganda, ja, also die ja bis in die Schlagerwelt vorgedrungen ist. Ja, man muss positiv denken. Also vor 10, 15 Jahren gab es mal so einen Hit, ja, durch in den deutschen Hitparaden. Aber wir haben ja noch immerhin das Sendeformat mit den höchsten Einschaltquoten in Deutschland, die Volksmusik, ja. Die ja, jeder Kanal hat, glaube ich, eine Volksmusiksendung, ja, in der Woche. Und das ist ja so eine Art, kritischer Optimismus, Quatsch. Ein angeschalteter Optimismus, ja, also nach dem Motto, so, jetzt wollen wir aber fröhlich sein. Jetzt denken wir nicht mehr über die schlechte Situation nach, sondern jetzt sind wir fröhlich. Und dann wird geschunkelt und Bier getrunken und es entsteht so eine Art Bierseligkeit, ja, die, von der man dann sich fragen muss, na ja, okay, was bewirkt die? Die Leute schalten weg, die driften ab, die stellen sich den Problem nicht. Und wenn man das tut, dann gilt man als jemand, der im Prinzip menschenverachtend ist. Ja, das ist ja ein Argument, was sehr schnell gegen Kritik geäußert wird. Man ist menschenverachtend, ja, also weil man nicht optimistisch denkt, weil man die Leute auf ihre problematische Situation hinweist, aber nicht, weil man aufs Elend spekuliert, sondern weil man daraufhin argumentieren will, dass es bessere Lebensmöglichkeiten gibt und man die auch erreichen kann, indem man die Verhältnisse in die Hand nimmt. Also die Frage der Leidenschaft ist wichtig in dieser Art der Auseinandersetzung, auch in der Philosophie. Und dann gibt es, da komme ich zu einem zweiten wichtigen Punkt. Es gibt natürlich in der politischen Philosophie, und damit meine ich jetzt einen auch wichtigen, aus meiner Sicht sehr lehrreichen Ansatz von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, also vielleicht sagt es einigen was, beide keine Briten, eher aus Argentinien, Exil-Argentinier, der während der Militärdiktatur ins Ausland musste und die Chantal eben Belgierin, die beide in England lehren und seit den 80er Jahren eben mit einer Reihe von Beiträgen versuchen, ein neues Konzept auch von Gesellschaftstheorie, einer diskursanalytischen Gesellschaftstheorie im Sinne einer sozialistischen Perspektive zu formulieren. Und die vor allen Dingen Chantal Mouffe hat in ihren Büchern in den letzten Jahren immer wieder betont, die große Bedeutung, die Leidenschaft hat. Ja, das ist also genau gegen dieselben Autoren, gegen Habermas, gegen John Rawls, die große Bedeutung der Leidenschaft als ein Element der Kritik, der Veränderung der Demokratie. Es ist der Versuch einer Demokratietheorie, ja, die anschlussfähig sein will an das Element der Leidenschaft und der Kritik. Und da kommt jetzt ein für mich wichtiger Punkt rein, der, also den ich als einen, sagen wir mal, als einen früheren Modus der Kritik charakterisieren will, einen, wenn man so will, zweiten Modus der Kritik, nämlich Kritik als die Form der Denaturalisierung. Und diese Art der Kritik ist eine Vorstellung von Kritik, die seit, also in der Diskussion ist, seit Georg Lukács seinem Buch über Geschichte und Klassenbewusstsein in mancher Hinsicht dann auch von der kritischen Theorie aufgenommen wurde oder verfolgt wurde und dann in den letzten Jahren eben auch von Chantal Mouffe. Und diese Kritik oder diese Vorstellung von Kritik, ja, geht dahin zu sagen, Kritik entnaturalisiert bestimmte soziale Verhältnisse oder Identitäten oder bestimmte Dogmen, sodass Überzeugung, Lebensweisen, Identitäten zum Gegenstand einer kritischen Diskussion werden. Wir zweifeln damit an, dass es sinnvoll ist, die Unterscheidung zwischen Mann und Frau zu machen. Es gibt unterschiedliche Identitäten, Schwule und Lesben und Transsexuelle und Asexuelle und so weiter. Sodass es also nicht klar ist, dass die Zuordnung von Verhaltensweisen, Frau sein oder Mann sein, sofort klar ist. Ja, sondern es gibt diese ganzen vielfältigen Identitäten hinsichtlich des Geschlechts. Ja, aber es gibt auch die Denaturalisierung von Wissen, dass man sich fragt, ist mein Wissen richtig? Also, das ist ja eine der wesentlichen Erfahrungen, die man macht im Wechsel von der Schule zur Hochschule, wenn man sie noch machen kann, hoffentlich für euch. Ja, denn mit der Reorganisation der Studiengänge hin zu BAs und Studienjahren und genauen Gliederungen der Studienabläufe findet sozusagen auch diese Verfremdung des eigenen alltäglichen Wissens, jedenfalls nach meinem Eindruck, immer weniger statt. Ja, sondern auch Theorie, also theoretische Erfahrung, wissenschaftliches Wissen wird gleichsam genommen wie schulisches Wissen. Der Professor ist der, der die Dinge so sagt. Und das ist dann das wissenschaftliche Wissen und die Lehrbücher. Und das macht ganz unfrei. Vor allen Dingen dann merkt man das insbesondere in Prüfungen, dass man dann auf Leute in den Prüfungen trifft, die im Prinzip dieses Wissen sozusagen aus den Lehrbüchern nehmen und dann wirkt es wie eine Zensur, weil es abgetrennt ist von den eigenen Lebenserfahrungen. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben in Deutschland diese Vorstellung seit Max Weber, Wissenschaft muss wertneutral sein. Wertneutral heißt dann, darf nichts mit dem eigenen Wünschen, nicht mit den eigenen Lebenszielen verbunden sein. Was ja eine völlig skurrile Situation ist. Und dann lernt man dieses Lehrbuchwissen und trennt es ab von den eigenen Lebenserfahrungen. Und das führt zu, wenn man so will, zu einer intellektuellen Schizophrenie. Mit den Freunden und Partnern diskutiert man und hat alle möglichen kritischen und zweifelnden Fragen und Vorstellungen und in der Uni lernt man dann das richtige und wahre Wissen. Und daraus entsteht, wenn ich das mal so sagen darf, also ohne jemandem zu nahe zu treten, bei vielen Studierenden sowas, was ich einen Gesinnungsantikapitalismus nenne. Die eigenen kritischen Alltagsintuitionen, ja, die werden überhaupt nicht mehr als theoriefähig, als wissenschaftsfähig verstanden, sondern die dümpeln sozusagen irgendwie als Intuition vor sich hin. Dann geht man in die Uni und macht seine Pflichtsachen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was einen selbst beschäftigt und bewegt oder nur marginal. Ja, und das muss man ja ertragen. Und das führt in beiden Hinsichten, wenn ich das sagen darf, zu einer unproduktiven intellektuellen Regression. Die eigenen Gefühle, die eigenen Alltagserfahrungen, die eigenen kritischen Impulse bleiben sozusagen auf einem primitiven Niveau. Und das, was man an Wissen erwirbt, ist einem so äußerlich, dass man es nach der Prüfung gleich schon wieder vergessen hat. Ja, so, also hat man dieses Problem der Frage der Verbindung von Leidenschaft und Wissen, ja, wenn man so will, und die Denaturalisierung ist der Versuch, Wissensform auch zum Gegenstand einer Kritik zu machen, so dass dieses Wissen seine Selbstverständlichkeit verliert, das Alltagswissen nicht einfach akzeptiert wird, sondern befragt wird darauf, was bedeutet dieses Wissen? Was ist daran eigentlich nicht so selbstverständlich? Ihr könnt es immer dann, finde ich, also mir geht es jedenfalls so, man kann das immer ganz schnell feststellen, wie das funktioniert, wenn man sich in Gesprächssituationen begibt und es kommt sowas zustande wie so eine Art Diskursautomatismus. Leute spulen Lebensweisheiten ab, ja, also so ist es im Leben. Und dann kommen 20, ich habe vor ein paar Wochen, 3 Wochen einen Kurs gegeben, ja, und dann kommt so ein 20-Jähriger und erzählt mir also, jedes Mal, wenn er sich meldet, redet er 10 Minuten und erzählt, wie das Leben ist. Und wie die Menschheit ist und wie die Männer und die Frauen sind. Und dann denkt man, woher weiß der das mit seinen 20 Jahren? Wie hat er das kritisch durchdrungen? Wie hat er das erlebt? Wie ist diese Erfahrung? Und dann kann man sagen, das ist eine Automatisierung von Diskurstrivialitäten, die so abgespult werden. Und wenn ihr das erlebt, ja, dann müsst ihr anfangen, an euch selbst und an den anderen zu zweifeln, weil das im Prinzip sozusagen wie Natur ist, wie Zwanghaftigkeit. Es läuft ab wie ein Naturprozess. Und das ist natürlich, wenn man so will, ich sage natürlich, es ist voraufklärerisch. Weil Aufklärung bedeutet, die Dinge so in Frage zu stellen, dass sie ihren naturhaften Charakter verlieren. Das ist ein ganz wichtiges Element. Das Naturhafte, das, was wie Natur zu wirken scheint, was wie selbstverständlich wirkt, zu befragen und das Naturhaften, also das Naturhafte wegzunehmen. Das ist elementar auch für demokratische Prozesse, weil Demokratie soll ja darauf zielen, nach dieser Überlegung von Chantal Mouffe, und das scheint mir erstmal auch ganz richtig zu sein, Demokratie soll darauf zielen, mit immer neuen Möglichkeiten des Fragens, der neuen Identitätsvorschlägen, mit neuen Beteiligungen, mit neuen Mitspracheformen, das, was als Konsens erscheint, was als selbstverständlich erscheint, in Frage zu stellen und sozusagen das gesamte Muster der Identität sozusagen zu transformieren. Ja, und das ist ja etwas, was eine jahrzehntelange Praxis durch die sozialen Bewegungen in der Bundesrepublik auch wirklich ist. Ja, nämlich die Infragestellung von identitären Selbstverständlichkeiten. Was ist Deutsch? Ja, was sind Männer? Was sind Frauen? Wie leben wir? Was gehört zu unserem Leben? Ja, also ich vermute, alle habt ihr schon mal Knoblauch gegessen. Ja. Aber das ist ja nicht so selbstverständlich gewesen in den 60er Jahren, ja. Also, ne, Oregano war bis in die 60er Jahre weitgehend unbekannt als ein Gewürz, ja. Ich meine, dann sind alle mal zum Italiener gegangen, ja. Also, den eigenen, war mal schon mal in Italien, ja, am Strand, und dann hat man sich auch mal getraut, zum Italiener zu gehen und eine Pizza zu essen. Dann kam man schon in Kontakt mit Oregano. Aber das sind ja tiefgreifende Veränderungen, ja, die teilweise schleichend stattfinden, aber die teilweise auch extrem schnell stattfinden können. Und heute ist das ganz selbstverständlich, das wurde ja auch viele Male in den Zeitungen gesagt, aber das regt ja natürlich trotzdem auch viele auf, ja, dass Homosexualität kein Straftatbestand mehr ist. Es wird auch nicht mehr gefoltert an Schwulen, ja, das muss man ja sehen, es wurde ja gefoltert, ja, um Homosexualität sozusagen als Krankheit zu beseitigen, ja, und es gibt natürlich nach wie vor diese Kongresse und Kampagnen gegen Homosexualität, aber es ist sozusagen Teil unseres Selbstverständnisses, ja, und genauso gilt es für andere Formen der Identität, so dass man sagen kann, diese Entnaturalisierung ist eine wichtige Erfahrung, ein wichtiger Prozess, und der findet ständig statt. Wenn man sich das aber, das ist die positive Seite, wenn man das jetzt aber ein bisschen andersrum betrachtet, dann kann man und muss man Folgendes sich überlegen. Wenn man diese Theorien, das ist Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Jürgen Habermas, die vertreten alle dieses Modell, dieses Projekt. Die Demokratie ist eine institutionalisierte Revolution. Wir sind ständig in dem Prozess des Umbaus unseres demokratischen Selbstverständnisses, unserer Verfassungsprinzipien, der Identität, die wir damit verbinden. Ja, das ist ein Prozess, der über die Jahrzehnte und die Jahrzehnte vor sich geht. Und immer wenn wir diese Identitäten auflösen, schaffen wir auch neue Identitäten. Wir schaffen neue Identitäten und wir schließen damit auch bestimmte andere Identitäten aus. Das müssen wir tun. Ja, wenn man so will, also wäre es aus meiner Sicht wünschenswert, man würde in mancher Hinsicht Investmentbanker und Börsenspekulanten ausschließen. Ja, also, aber der Ausschluss hat auch immer seine problematischen Seiten, denn es bedeutet, Menschen zu kränken, nicht anzuerkennen, sie aus den Beteiligungsformen auszuschließen. Das heißt, sie werden anfangen, auch ihrerseits wieder zu kämpfen, wieder Anerkennung zu finden, ihre Identitätsentwürfe in diesen Prozess einzubringen. Das ist Selbstverständnis demokratischer Prozesse, eben dieser institutionellen Revolution, die Demokratie seit 200 Jahren ist. Das hat aber zur Folge, dass praktisch dieser soziale Kampf nicht aufhört. Und das hat aus meiner Sicht einen ganz problematischen Aspekt. Denn damit wird gesagt, Konflikte und Vergesellschaftung durch Konflikt muss immer weitergehen. Und die Frage ist, wollen wir das? Und wollen wir das in allen Hinsichten? Aus meiner Sicht können wir sagen, dass wir in vielen Punkten bestimmte soziale Auseinandersetzungen, jedenfalls wenn es nach mir geht und nach meinen Überzeugungen und den Argumenten, die ich dann auch gerne entwickeln will in der Diskussion, dass wir bestimmte Kämpfe nicht mehr führen sollen müssen. Ja, nämlich, ja, das kann man ja nur so formulieren, dass wir bestimmte Kämpfe nicht mehr führen müssen, weil es auch eine bestimmte Art des Zwangs ist, dass man über die sexuelle Identität immer noch kämpfen muss, dass es immer noch nötig ist, dass Frauen darum kämpfen müssen, gleichen Lohn für gleiche Arbeit zu erhalten, dass Frauen immer noch darum kämpfen müssen, dass ihnen keine Gewalt widerfährt, dass es denkbar ist, dass Männer überhaupt auf die Idee kommen, als Mann ihnen es zusteht, ja, Frauen belästigen zu können. Das muss man sich mal überlegen, dass das überhaupt möglich ist. Das muss ja irgendwann weltgeschichtlich auch aufhören können. Ja, das ist doch die Idee der Emanzipation, dass es irgendwann aufhört, dass man diesen Kampf nicht immer noch weiterführen muss. Aber das ist ja nur ein Thema. Denkt mal, also als ich 24 war oder 25, dann verbrachte man fast jedes zweite, wenn nicht jedes Wochenende vor irgendeinem Bauzaun von Atomkraftwerken. Ja, jetzt bin ich Ende 50 und die fangen wieder damit an. Dann denke ich mir, nein, ich habe keine Lust mehr auf diesen Konflikt. Das soll mal vorbei sein. Wir wissen um die Alternativen, aber diese Alternativen werden nicht realisiert, weil es den großen Energiekonzernen nicht entspricht. Die wollen ihre großen Trassen, die wollen ihre großen Energieerzeugungsmaschinen, die wollen die großen Gewinne. Ja, und dafür setzen sie sehr, sehr viel Macht ein. Also wenn man nur an die Hessenwahlen und die Situation in Hessen denkt, wie Ypsilanti aus der eigenen Partei demontiert wurde, um zu verhindern, dass Hermann Scheer in Hessen die Solarenergie, ja, forciert. Dann kann man sagen, das ist nicht die ganze Erklärung der Situation, aber es ist ein wichtiger Baustein. Dann wurde mit der öffentlichen Auseinandersetzung gegen das Projekt von Ypsilanti, also einer Rot-Grün mit der Linken tolerierten Regierung, wurde systematisch der Versuch des Umbaus der Energieversorgung sabotiert und kaputt gemacht. Ja, das war eines der zentralen Regierungsprojekte, die damals verfolgt wurden. Wir haben dasselbe im Zusammenhang der Frage, können wir die Unternehmen wenn wir an Gesichtspunkte der Ausbeutung denken, können wir die Unternehmen in einer Weise zu Beteiligungsgesellschaften, zu selbstverwalteten Betrieben und Unternehmen umorganisieren, die im Prinzip nicht mehr 20, 25 oder noch mehr Prozent Rendite machen müssen, sondern die im Prinzip auf der Grundlage von Nullwachstum oder auch Negativwachstum sehr gut die Versorgung der Bevölkerung sichern können. Das alles ist denkbar, sodass es nicht nötig ist, Lebenszeit dafür zu opfern und einzubringen, ja, die angeeignet wird, ja, von ganz wenigen Teilen der Bevölkerung. Also, so dass ich aus meiner Sicht vorschlagen will, wir müssen, wenn wir über Kritik nachdenken, auch diese grundlegenden Veränderungen denken. Nicht alle Konflikte hören damit auf. Im Gegenteil, andere Konflikte werden damit überhaupt erst ermöglicht. Ja, der Konflikt zwischen Produzenten und Konsumenten. Was wollen wir konsumieren? In welchem Umfang wollen wir es konsumieren? Wie ist der Konsum? Wie wollen wir wohnen? Das sind ja Konflikte, die dann überhaupt erst ermöglicht werden. Darüber können wir heute gar nicht entscheiden, weil es alles der Markt macht. Ja, welche Filme wir sehen, welche Computerspiele wir spielen und so weiter, das wird uns vorgegeben und wir können Ja oder Nein sagen, mehr nicht. Ja, also das sind ja Fragen der Kritik. Jetzt rede ich ungefähr ein bisschen mehr als 40 Minuten. Habt ihr noch 5 Minuten Geduld, ja, oder vielleicht auch 10, ja, damit ich noch zu dem für mich wichtigen Gesichtspunkt komme. Also was ich sagen will, die Entnaturalisierung, die Infragestellung von solchen Identitäten, das reicht nicht. Ja, es ist ein wichtiger Gesichtspunkt, die Leidenschaft damit einzubringen, aber es reicht nicht. Nur, also das sozusagen als einen offenen Prozess von immer neuen Entnaturalisierungen zu charakterisieren, der sozusagen demokratisch sich vollzieht, das ist natürlich mehr, als wir über viele Jahrzehnte hatten. Ja, also, aber das ist noch nicht genug, um auch das Ende, die Beendigung einiger Konflikte, einiger Typen von Konflikt, wie wir sie in unserer Gesellschaft haben, ja, also damit zu Rande zu kommen und das zu beenden und das auch zu denken. Und dafür schlage ich vor oder greife auf ein Konzept zurück. Also ich sage, so heißt es ja auch im Titel, ein neuer Modus der Kritik, aber das ist gar nicht so ganz neu. Was neu ist, ist das die Tatsache, dass ich das in diese Diskussion über Kritik bringe. Weil also, ich beziehe mich dabei auf eine Überlegung, das werdet ihr jetzt vielleicht schon geahnt haben, von Marx und Max Horkheimer. Also, und das sind zwei Andeutungen bei beiden, also die mir wichtig zu sein scheinen, nämlich ein Verständnis der Begriffe in unserer Gesellschaft, der Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft begreifen, wie wir sie thematisieren, dass wir uns klar werden, dass wir, wenn wir diese Begriffe im Zusammenhang denken, in einem bestimmten Zusammenhang verstehen, dass diese Art des Verständnisses nicht einfach eine Hinnahme der Verhältnisse bedeutet, sondern dass wir sie so verstehen, dass wenn wir diese Verhältnisse zum Gegenstand der Analyse machen, dass sie auch gleichzeitig Gegenstand einer Kritik werden. Das bedeutet, also so formuliert es Marx, die Darstellung der Kategorien der bürgerlichen Ökonomie, ich weite das aus auf die Begriffe der Politik, der Demokratie, der Kultur, die Analyse, die Darstellung dieser Kategorien muss auch ihre Kritik sein. Was heißt diese Kritik? Und da gibt es eine Überlegung von Max Horkheimer in einem Aufsatz über traditionelle und kritische Theorie, in der er sagt, die Kritik muss ein Existenzialurteil sein. Existenzialurteil. Das soll aus meiner Sicht bedeuten, Existenzialurteil schließt das Urteil ein, dass etwas, ein soziales Verhältnis, unter dem wir leben müssen, weil diese Verhältnisse da sind, von uns nicht frei gewählt sind, dass wir diese Verhältnisse unter dem Gesichtspunkt beurteilen, dass sie es auch nicht gibt. Deswegen ein Existenzialurteil. Es ist eine Aussage darüber, dass diese Verhältnisse auch nicht existieren müssten und wir in dieser Weise eigenständig handeln können, verantwortlich handeln können, dass wir bestimmte Verhältnisse frei wählen. Ne, ihr kennt diesen Satz vielleicht von Marx, die Menschen sind frei. Ja, sie sind immer frei, aber nicht unter selbstgewählten Umständen. Darum geht es. Wir sind frei, aber die Verhältnisse, unter denen wir leben und unsere Freiheit praktizieren, die sind nicht von uns selbst gewählt. Und in dieser Hinsicht sind wir unfrei. Und deswegen geht es darum, den Raum der Freiheit, die Möglichkeiten, die Bedingungen der Freiheit selbst zu bestimmen und selbst zu wählen. Und das bedeutet natürlich und logischerweise, in dem Sinne wirklich logischerweise, dass wir bestimmte Verhältnisse nicht akzeptieren, sie nicht existieren können und dürfen, wenn wir überhaupt die Möglichkeit der Freiheit haben sollen. Ja, also, und dazu gehört eben, also, dass diesen Kampf immer weiter zu führen, immer um bestimmte gleiche Fragen erneut kämpfen zu müssen. Und das machen wir seit 250 Jahren. Die Frage der Gleichheit der Frauen, die Frage der Umwelt, die Frage der Ausbeutung ist ein Kampf, der seit 200 Jahren, seit der Französischen Revolution geführt wird. Das ist nicht etwas, die Umweltfrage ist nicht etwas, was gerade jetzt seit dem IPCC-Report vor 2 Jahren Thema ist, sondern das hat die Menschen im 19. Jahrhundert durchgängig beschäftigt. Ja, die großen Naturschutzverbindungen, ja, also die wurden, also einige davon wurden schon im 19. Jahrhundert geschaffen. Ich meine, also die Umwelt als Krankheitsursache war Gegenstand der Enquete-Kommission des britischen Parlaments im 19. Jahrhundert, was Engels ja wiederum dann auch zur Grundlage seiner eigenen Studien machen konnte. Also wir haben diese Kämpfe über viele Jahrzehnte und diese Kämpfe werden sozusagen zyklisch kommen, die in immer neuer Form. Und wir müssen sozusagen deswegen aus meiner Sicht an den Punkt kommen zu sagen, das sind Bedingungen, die wir nicht selbst gewählt haben und die Gegenstand einer derartigen Veränderung sein können, die diese Verhältnisse in Frage stellt. Nicht nur einfach denaturalisiert, sondern in ihrer Existenz in Frage stellt, damit wir diese Art des gesellschaftlichen Konflikts nicht weiterführen müssen. Das bedeutet, also auch das ist, so komme ich zu dem Problem der Leidenschaft, dass ich nämlich sagen will, wir haben bei der Begründung oder der Praxis von Kritik die Herausforderung, dass die Kritik nicht eine Kritik ist, die wertneutral ist. Kritik kann nicht wertneutral sein, sondern die ist besetzt mit Leidenschaft, auch im ganz psychodynamischen Sinne, ja. Also, und das ist ein entscheidender Punkt, der mir jetzt, so will ich dann auch aufhören, wichtig ist, der aber für die ganze Geschichte der Aufklärung in den letzten 300 oder 400 Jahren von zentraler Bedeutung ist. Wird die Leidenschaft abgespalten von der Frage unserer Einsicht, dann gibt es keinen Grund, für Einsichten einzustehen, ja? Also die Frage, die Brecht am Beispiel von Galilei diskutiert, dass Galilei sagt, also entschuldigt, wenn ich das so hart zum Thema mache, aber das ist, glaube ich, man muss es sozusagen in dieser existenziellen Bedeutung sehen, um die Schwierigkeit und die Herausforderung auch zu verstehen, dass Galilei sagt, ich bin nicht bereit für die Wahrheit, die ich selbst vertrete, zu sterben. Ja, das ist ja das Problem, was Brecht in dem Theaterstück formuliert. Ja, und dann thematisiert Brecht dieses Problem so, dass er versucht deutlich zu machen, dass weil Galilei in diesem kurzen historischen Moment, ja, nicht für die Wahrheit eingestanden ist, seitdem das Bürgertum, also seit 400 Jahren, das Bürgertum im Prinzip die Wahrheit nur noch in einem instrumentellen Sinne betrachtet. Also genau genommen der Respekt, die Wichtigkeit der Wahrheit für das eigene Leben an Bedeutung verloren hat. Das ist sozusagen ein Verrat, der das Bürgertum, die Naturwissenschaften, die ja revolutionär waren, ja, die Naturwissenschaften hatten ja eine revolutionäre Bedeutung, dass das Bürgertum sich zum ersten Mal von seiner eigenen Revolution, ja, distanziert hat, indem es vor der Wahrheit gekniffen ist. Also vor der Androhung, ja, wenn du für diese Wahrheit einstehst, dann stirbst du. Und dieses Problem ist etwas, ja, was für die kritische Theorie und auch für Foucault und auch für mein Argument von großer Bedeutung ist. Ich plädiere hier nicht für Märtyrertote und schon gar nicht für Selbstmordanschläge oder sowas, ja, sondern einfach, um sozusagen den existenziellen Ernst dieses Problems zu sehen. Wenn man denkt, wie Foucault die französische Studentenbewegung kritisiert und sagt, na ja, also in Frankreich im Mai 68, da kam er aus Tunesien dort kurzzeitig hin, weil er neugierig war, und dann sagt er, naja, was machen die Studierenden dort? Sie pulverisieren die Radikalität des marxischen Denkens in lauter Hypermarxismen und sie verstehen überhaupt nicht den Ernst, den diese Auseinandersetzungen bedeuten in Gesellschaft wie Tunesien, ja, wo Studentenvertreter für viele Jahre für die Emanzipation tatsächlich ins Gefängnis gehen mussten. Ja, also das sozusagen das lange Schicksal, ja, der vieler Menschen, die für die Freiheit eintreten. Und was ihn interessiert und was uns interessieren muss, ja, sind Verhältnisse zu schaffen, in denen wir für die Wahrheit eintreten können, ohne befürchten zu müssen, dass wir keine Stellen an den Universitäten bekommen, dass die Artikel in den Zeitungen nicht veröffentlicht werden, im Fernsehen nicht gesendet werden, wir Mühe haben bei Verlagen. Denn das muss man sehen. Das ist die reale Situation, die wir auch in Deutschland haben. Wir haben keine Zensur. Aber über Roland Koch im Hessischen Rundfunk zu berichten, ist für Journalisten unmöglich, wenn sie nicht ihre Stelle verlieren wollen. Ja? Wenn der Spiegel seine Redakteure dazu verpflichtet, bestimmte Dinge zu sagen, und wer das nicht macht, dann heißt es von der Geschäftsleitung, hier regieren wir durch Angst. Dann ist klar, wer nicht pariert bei der Berichterstattung, muss damit rechnen, dass er rausfliegt. Und das sind Herausforderungen für uns, für jeden, für jede Person, die irgendwie sich selbst achten und mit Blick auf die eigene Autonomie und die eigenen Vernunftansprüche leben will. Und das ist keine Frage des Vernünftelns, der rationalen Einsicht, sondern auch die Fähigkeit, ja, mit den eigenen Leidenschaften, mit dem eigenen, der eigenen Identität dafür zu leben, dass es gelingt. So. Das ist der neue Modus der Kritik. Ja, nämlich eine, dass wir versuchen müssen, eine Verbindung, eine vernünftige Verbindung zwischen der Wahrheit und der Leidenschaft herzustellen, die es uns erlaubt, diese Autonomie, diese Freiheit auch zu praktizieren. Und das heißt, uns auch diese Freiheit zu nehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.